Der große Unbekannte. Ein Kriminalhörspiel in 3 Folgen von Karl Richard Schon. Sie hören heute den 2. Teil. Die Regie hat Hermann Pfeiffer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 17. April wurde, wie Sie sich hoffentlich erinnern werden, Scotland Yard in das Haus Petersham Road 118 gerufen, das einem Kunsthändler namens Harold Jenkins gehörte, der offensichtlich bewusstlos geschlagen und anschließend in der Themse versenkt worden war. Einen Tag später fand die Wasserpolizei eine unbekannte männliche Leiche, die von Mr. Stewart, der für Harold Jenkins als Heizer und Gärtner tätig war, als der Kunsthändler identifiziert wurde. Bei der Überprüfung des Lebenslaufes von Mr. Jenkins kam heraus, dass er vor einigen Jahren als vereidigter Sachverständiger der National Gallery entlassen worden war, weil er Expertisen über die Echtheit von Gemälden verfasst hatte, die sich nachher als Fälschung erwiesen. Scotland Yard vermutete, dass der Kunsthändler sich mit dem Verkauf von gefälschten Bildern beschäftigt hatte, weshalb sein Laden in der Ivy Lane Nummer 8 von einem Experten des Fälschungsdezernates unter die Lupe genommen wurde. Hierbei stieß man auf das Porträt eines Mädchens, das, wie der Experte behauptete, 20 oder 30 Pfund wert war, für das Jenkins, nach Aussage seines Angestellten jedoch, 2500 Pfund bezahlt hatte. Das Porträt stellte eine gewisse Margot Bellaby dar, die seit dem 14. April verschwunden war. In einem Geheimsafe von Harold Jenkins Schlafzimmer fand Chefinspektor Nutting schließlich das Testament des Kunsthändlers, in welchem als seine Erbin Margot Bellaby eingesetzt war. Und nun, bitte entschuldigen Sie, dass ich von mir selbst spreche, nun kommt nämlich der Augenblick, von dem an ich in den Fall höchstpersönlich verwickelt wurde. Ich war eines Tages in Richtung Queen Mary's Garden spazieren gegangen, als ich auf einer Bank am Weg eine junge Dame sitzen sah. Sie war sehr hübsch und ich sprach sie an. Verzeihung, ist hier noch ein Platz frei? Bitte. Danke. Schönes Wetter, nicht wahr? Ja. Der April meint es gut mit uns. Gewiss. Als hätten wir schon Mai. Entschuldigen Sie, guten Tag. Sie stand auf und ging. 10 Minuten später sah ich plötzlich die junge Dame wieder. Sie kam eilig, fast im Laufschritt näher und blieb stehen. Entschuldigen Sie, mein Herr, helfen Sie mir. Was ist denn passiert? Bitte nehmen Sie meinen Arm und bringen Sie mich in Ihre Wohnung. Darf ich Ihnen anbieten? Tee oder Whisky? Vielen Dank. Ich möchte Ihnen keine Mühe machen. Es tut mir leid, dass Sie... Da, nehmen Sie mein Taschentuch. Danke. Setzen Sie sich. Hier, da bitte. Danke. Der Whisky wird Ihnen gut tun. Dankeschön. Noch einen Schluck? Danke, nein. Zigarette? Danke, ja. Tja. Wollen Sie was essen? Nein, danke. Entschuldigen Sie. Ja? Ich möchte wieder gehen. Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Leben Sie wohl. Ja, wohin wollen Sie denn gehen? Sieht nicht so aus, als ob Sie das wüssten. Geht mich zwar nichts an, aber... Oh, nein, bitte, bitte. Fangen Sie nicht wieder an zu weinen. Setzen Sie sich wieder und rauchen Sie wenigstens Ihre Zigarette zu Ende. Und dann wollen wir weitersehen. Einverstanden? Einverstanden. Gestatten Sie übrigens, dass ich mich endlich vorstelle. Dickens. Edgar Dickens. Ich heiße Walker. Tja. Noch ein Whisky? Bitte, ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Lassen Sie sich durch meine Gegenwart nicht stören. Und wenn es Ihnen nicht einfallen sollte, wohin Sie gehen, dann... Na, auf dieser Couch hier schläft es sich sehr gut. Ach, in der Tür hier, die zu meinem Schlafzimmer führt, da steckt ein Schlüssel, wie Sie sehen. Sie sperren mich dann einfach aus. Na, ich weiß nicht. Sie bekommen meine Wolldecke und können dieses Kissen als Kopfpolster benutzen. Sie sind sehr freundlich. Ach, Unsinn. Und? Ja? Ich werde mir Ihr Angebot überlegen. Am anderen Morgen fand ich die Tür wieder offen und auf dem Tisch einen Zettel, auf dem nur das eine Wort stand: Danke. Missmutig setzte ich das Teewasser auf, holte die Post und die Morgenzeitung aus dem Briefkasten und kam mir unendlich verlassen vor. Beim Frühstück schlug ich dann die Zeitung auf und das Erste, was ich sah, war das lächelnde Gesicht meines ohne Abschied gegangenen Logiergastes. Darunter las ich folgenden Text: Gesucht wird Margot Ballaby, 23 Jahre alt, Musikstudentin, wohnhaft Westway 72, die seit dem 14. April abgängig ist. Hinweise auf den Aufenthalt der gesuchten Person nehmen alle Polizeistationen entgegen. Kurz nach 11 Uhr klingelte dann mein Telefon. Hallo? Mr. Dickens? Ach, guten Tag, Miss Walker. Schon die Zeitung gelesen? Ja. Ich möchte Ihnen erklären, wie... Aber am Telefon geht das nicht gut. Meine Adresse haben Sie ja. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Wenn ich wirklich noch mal kommen darf. Ach, reden Sie doch kein dummes Zeug. Also, ich komme. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Gott, das ist alles so schwierig. Tja, das glaube ich gern. Es muss etwas sehr Ernstes sein, was ein junges Mädchen veranlasst, einen Passanten, den es gar nicht kennt, anzusprechen und ihn zu bitten. Ja, Sie haben ja recht, es war ziemlich verrückt von mir. Aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Eins aber müssen Sie mir glauben, ich habe nichts davon gewusst. Wovon? Weshalb mich die Polizei sucht. Hm. Wenn ich gewusst hätte, womit Harry sein Geld verdient. Harry? Dann hätte ich ihn nicht erst in Rom verlassen. Waren Sie in Rom? Ja. Dort gestand mir Harry, dass er Bilder gefälscht hat. Er ist Maler. Ich kenne ihn seit einem Jahr. Ein Bilderfälscher? Hm. Das klingt ja sehr romantisch. Ich habe nichts davon gewusst. Nicht einmal etwas geahnt. Die Polizei überglaubt, Moment, dass ich... Moment mal. Warum lässt dann die Polizei Ihr Bild veröffentlichen und nicht seins? Ach, das weiß ich nicht. Die Zeitungsnotiz klingt auch eher wie eine Vermisstenanzeige. Von einem Verbrechen ist nicht die Rede. Wohnen Sie allein am Westway? Nein, mit meiner Mutter. Wusste Ihre Mutter, dass Sie mit diesem Harry nach Rom gefahren sind? Nein. Weshalb nicht? Ich habe es ihr nicht gesagt. Und warum haben Sie es ihr nicht gesagt? Weil ich wusste, dass sie etwas gegen die Reise haben würde. Ich wollte keine Auseinandersetzung. Ja, das verstehe ich. Und als ich gestern zurückkam, da traute ich mich einfach nicht heim. Sie würde Fragen stellen, Fragen, Fragen und... Und darum habe ich Randolph angerufen. Ich hoffte, er würde mir helfen können. Moment mal. Randolph? Wer ist denn nun schon wieder Randolph? Das ist ein Studienkollege von mir. Er wohnt in der Park Road. Das ist ja ganz in der Nähe. Ich bat ihn, in den Regans Park zu kommen. Als er erschien, war plötzlich ein Detektiv hinter ihm her. Randolph sagte, ich müsse verschwinden. Und ich lief davon, während er mit dem Detektiv ins Handgemenge kam. Später habe ich dann Sie getroffen und alles andere wissen Sie ja. Aber warum fürchten Sie die Polizei eigentlich, wenn Sie unschuldig sind? Ich möchte Harry doch nicht hineinziehen, verstehen Sie? Ich hatte Angst vor der Polizei. Ich dachte, wenn man mich erst ausfragte, dann würde ich nach und nach alles sagen. Harry war immer gut zu mir. Das müssen Sie doch verstehen. Sie lieben ihn? Nein. Ich habe es mir nur eingebildet. Das weiß ich jetzt. Aber trotzdem möchte ich nicht, dass Sie ihn finden. Tja. Das ist eine verfahrene Situation. Ja. Was werden Sie jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Am besten, Sie schicken mich weg. Wenn mich die Polizei hier findet. Woher sollte denn die Polizei wissen, dass Sie hier bei mir sind? Machen Sie sich keine Sorgen. Um Gottes Willen, wer kann denn das sein? Beruhigen Sie sich. Wer immer es sein mag, bestimmt nicht die Polizei. Ich bin gleich zurück. Guten Tag, Mr. Dickens. Guten Tag, Sergeant Crocker. Und das ist Inspektor Holloway. Guten Tag. Ja, was führt Sie zu mir, meine Herren? Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Dickens, aber wir haben einen Tipp bekommen. Sie kennen doch Mrs. Webster. Die Frau des Hausmeisters? Ja, sie hat uns angerufen und darauf aufmerksam gemacht, dass eine gewisse Person, die wir suchen, aber dürfen wir nicht hineinkommen. Ja, Moment, Sie haben kein Recht, hier einzudringen. Ich verbiete Ihnen das. Machen Sie keine Umstände, Mr. Dickens. Verdammt nochmal. Ah, guten Tag, Miss Bellaby. Ja, zum Teufel nochmal, scheren Sie sich hier raus. Vorsicht, Mr. Dickens. Seien Sie doch vernünftig, Mr. Dickens. Mr. Dickens weiß von nichts. So hören Sie doch, ich habe ihn gebeten... Kein Wort weiter, Miss Bellaby. Ich werde diesen Herrn schon zeigen, was hier... Nicht anfassen, Mr. Dickens. Na schön, wenn Sie es nicht anders haben wollen. Oh! Sie Dreckskerl! Deshalb haben Sie mich eigentlich mit nach Scotland Yard genommen. Mr. Dickens ist unschuldig. Als ich ihn gestern im Regans Park ansprach, da konnte er doch nicht wissen, dass die Polizei mich sucht. Ich bat ihn um seine Hilfe und er hat sie mir, ohne Fragen zu stellen, wie ein Gentleman, nicht verweigert. Ach, Miss, lassen wir den Gentleman einmal beiseite. Ja, sprechen wir von dem, worum es eigentlich geht. Warum glauben Sie mir nicht? Ich sage die Wahrheit. Richtig, die Wahrheit, Miss Bellaby. Die wollen wir von Ihnen hören. Mein Gott! Wenn Sie mir nicht einmal glauben, dass Mr. Dickens unschuldig ist, dann werden Sie mich für eine komplette Lügnerin halten, wenn ich Ihnen sage, dass ich... Dass Sie? Ja, dass ich von Harrys... von Mr. Bretts Geschäften nichts gewusst habe. Mr. Brett? Wer ist denn das? Na, seinetwegen haben Sie mich doch verhaftet. Hören Sie mal, Miss Bellaby. Einen Augenblick, Crocker. Lassen Sie Miss Bellaby reden. Gut, Chef. Okay. Sie sind also der Meinung, dass wir Sie verhaften ließen, weil dieser Mr. Brett irgendwelche Geschäfte gemacht hat, für die sich die Polizei interessiert? Ja, weshalb denn wohl sonst? Gut, ich schlage Ihnen einen Kompromiss vor. Bleiben wir zunächst mal bei diesem Mr. Brett. Was sind das für Geschäfte, die Sie erwähnt haben? Aber ich dachte, ich war der Meinung... Nun? Nichts. Ich sage nichts mehr. Ich verlange Aufklärung darüber, weshalb Sie mich eigentlich verhaftet haben. Weil ein Haftbefehl gegen Sie vorliegt. So, und was habe ich verbrochen? Entschuldigen Sie, Miss Bellaby, aber Sie scheinen nicht zu wissen, wo Sie sich hier befinden. Oh, doch, ja, bei Scotland Yard. Ja, aber im Büro der Mordkommission. Mordkommission? Jetzt stellen Sie sich aber nicht an. Halt, Crocker, überlassen Sie das mir. Schon gut, Chef. Also, Miss Bellaby, damit Sie nicht länger im Unklaren sind, will ich Ihnen den Haftbefehl vorlesen. Die Musikstudentin Margot Bellaby und so weiter ist in Untersuchungshaft zu bringen, weil sie dringend verdächtig ist, am Tode des Harold Jenkins, London, Petersham Road 118, schuldig oder mitschuldig zu sein. Harold Jenkins? Wer ist das? Ach, verdammt nochmal! Entweder besuchen Sie die falsche Akademie und hätten Schauspielerin werden sollen, oder Sie sind ein so ausgekochtes Geschöpf. Crocker, besorgen Sie uns eine Kleinigkeit zu essen. Wir kommen hier so schnell nicht weg. Aber, Chef, ich... Also gehen Sie schon und lassen Sie sich ruhig Zeit. Na schön. Wenn Sie sich von dem Mädchen unbedingt was vormachen lassen wollen. Also, Miss Bellaby, Sie bleiben dabei, Mr. Jenkins nicht zu kennen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Er muss Sie aber gekannt haben. Woraus schließen Sie das? Weil er Ihnen sein Vermögen in Höhe von 25.000 Pfund in Bankguthaben und etwa noch einmal so viel in unbeweglichen Gütern vermacht hat. Sie sind ja verrückt. Miss, ich bewundere Sie. Wie kann man nur so kaltschnäuzig sein und einfach alles abschreiben? Hören Sie, ich kenne niemanden, der Jenkins heißt. Und dass mir ein Mensch, den ich gar nicht kenne, sein Vermögen hinterlässt, das ist doch völlig idiotisch. Holloway, lassen Sie Macpherson vorführen. Okay, Chef. Macpherson? Haben Sie den auch verhaftet? Mhm. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Mein Gott, er ist genauso unschuldig wie Mr. Dickens. Glauben Sie mir doch. Wo haben Sie sich eigentlich seit dem 14. April aufgehalten? Ich war... Darüber verweigere ich die Aussage. Warum haben Sie sich von zu Hause entfernt, ohne Ihrer Mutter Bescheid zu hinterlassen? Das geht Sie nichts an. Sie übersehen Ihre Lage nicht, Miss Bellaby. Es handelt sich um Mord. Ich kenne diesen Jenkins nicht. Ich habe nichts mit seinem Tod zu tun. Und Harry Brett? Wollen Sie uns nicht sagen, wer das ist? Nein. Margot! Randolph! Hast du was ausgefressen? Warum hinkriegst du hierher? Es ist alles ein Missverständnis. Sie reden von Dingen, von denen ich nichts weiß. Es ist alles ein Missverständnis. Ja, natürlich. Ich glaube dir, Margot. Mr. Macpherson, Sie sind Miss Bellabys Freund. Sie wollen doch sicher etwas für Sie tun. Selbstverständlich. Dann reden Sie ihr mal gut zu, uns die Wahrheit zu sagen. Aber sie sagt ja die Wahrheit. Woher wollen Sie das wissen? Weil ich sie kenne. Weil ich weiß, dass sie niemals etwas tun würde, was gegen das Gesetz ist. Mhm. Und weil sie in sie verliebt sind, nicht wahr? Ja. Aber ist das ein Verbrechen? Na, gewiss nicht. Würden Sie aber Ihre Meinung über Miss Bellaby auch nicht ändern, wenn ich Ihnen sage, dass es außer Ihnen einen anderen Mann in Ihrem Leben gibt? Nein. Wahrscheinlich sogar zwei. Zwei? Das ist eine Unverschämtheit. Mr. Jenkins und Harry Brett. Aber ich weiß doch nicht, wer dieser Jenkins ist. Verzeihung, Miss Bellaby, ich habe an Mr. Macpherson eine Frage gerichtet. Nun, Mr. Macpherson, wie lautet Ihre Antwort? Das sind doch alles nur Vermutungen. Das Testament Harold Jenkins ist ein handfester Beweis. Und von Harry Brett hat Miss Bellaby selbst gesprochen. Sie kennt ihn und sie war der Meinung, dass wir sie seinetwegen verhaftet haben. Margot. Margot, bitte, was soll das alles bedeuten? Randolph, glaubst du denn, was er sagt? Ja, muss ich es nicht glauben. Ja, wahrscheinlich musst du. Margot, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Mr. Nutting, ich bitte Sie, Mr. Macpherson zu entlassen. Er hatte keine Ahnung, weshalb ich mich an ihn um Hilfe wandte. Und als er mich vor Sergeant Crocker schützen wollte, da wusste er nicht, was er tat. Übrigens haben Sie vergessen, Mr. Dickens zu erwähnen, Mr. Nutting. Das wäre dann der vierte Mann, Randolph. So, Chef. Da sind die Schinkenbrote und Bier. Na, ich hoffe, es ist Ihnen recht. Was ist los? Sie sehen ja alle so bedröppelt aus. Mr. Macpherson, Sie können nach Hause gehen. Aber Chef, er hat mir zwei Dinge auf den Solarplexus verpasst. Holloway, sorgen Sie dafür, dass die Entlassungspapiere fertig gemacht werden. Jawohl, Chef. Kommen Sie, Macpherson. Margot. Stellen Sie sich nicht an. Merken Sie nicht, dass Sie nichts mehr von Ihnen wissen will. Crocker, führen Sie Miss Bellaby ab. Vielleicht wird sie uns morgen mehr zu sagen haben. Gut. Aber was machen wir mit Mr. Dickens, der draußen sitzt? Schicken Sie ihn heim. Ja? Na schön, wenn Sie meinen. Macpherson ist ein Klassenchef. Gut. Aber ob es vernünftig war, auch Mr. Dickens heimzuschicken? Zwei Motten, die sich schwärmerisch dem Licht der Schönheit Miss Bellabys genähert und dabei die Flügel verbrannt haben. Was sollen wir mit ihnen anfangen? Das klingt ja direkt dichterisch, Chef. Und dabei machen sie ein zufriedenes Gesicht. Was gibt's denn? Die Signatur auf dem Porträt Margaret Bellabys. Ja, und? HB 1964. HB? Ach, jetzt verstehe ich. Harry Brett, nicht wahr? Stellen Sie fest, wo der Mann wohnt, Holloway. Wir wollen ihm anschließend einen Besuch abstatten. Was ist denn für Mr. Brett? Scotland Yard. Wir hätten ihn gern gesprochen. Scotland Yard? Ist Mr. Brett zu Hause? Das weiß ich doch nicht. Besitzen Sie einen Zweitschlüssel für die Wohnung? Natürlich. Warum? Dann nehmen Sie für alle Fälle den Schlüssel mit und kommen Sie. Na, Sie gefallen mir. Ich habe doch kein Recht, die Wohnung zu betreten. Höchstens, wenn es brennt oder so. Beruhigen Sie sich, es brennt ja. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Kommen Sie. So was. Hören Sie mal, das geht doch nicht. Sie können doch nicht... Vielleicht ist Mr. Brett zu Hause. Regen Sie sich also nicht zu früh auf. Hören Sie, ich bin fast 70. Wollen Sie, dass mich der Schlag trifft? Warum haben Sie auch keinen Aufzug in dieser Bruchbude? Bruchbude? Das ist ein schönes, altes Haus mit Vergangenheit, Mister. Ganz was anderes als diese modernen Dinger, die Sie jetzt überall hinstellen. Da hinten, zweite Tür rechts. Nicht da. Oder hat sich eingesperrt und will nicht öffnen. Tut er das öfter? Ja, so ein komisches Huhn, verstehen Sie? Ein Künstler, der sich manchmal tagelang nicht sehen lässt, wenn er arbeitet, wissen Sie? Mr. Brett, sind Sie da? Ich bin's, der Hausmeister. Er ist wirklich nicht da. Bei mir hat er immer aufgemacht. Dann öffnen Sie mit dem Zweitschlüssel. Ja, ich weiß wirklich nicht. Haben Sie einen Haussuchungsbefehl? Ach, sind Sie ein Umstandskrämer. Geben Sie den Schlüssel her. Das ist schön. Auf Ihre Verantwortung. Das ist der Falsche. Wieso? Nummer 44. Da hängt doch die Nummer dran. Dann hat Brett sich ein neues Schloss einsetzen lassen. Das darf er nicht. Ohne Einwilligung der Hausverwaltung. Mann, wenn alle Leute immer nur das täten, was sie dürften, wären wir arbeitslos. Versuchen wir es mit Gewalt, Chef. Das dürfen wir wieder nicht, Holloway. Sagen Sie mal, was ist dieser Brett eigentlich für ein Mensch? Kennen Sie ihn näher? Nein. Er ist ein ruhiger Mieter, mit dem es nie Schwierigkeiten gibt. Er ist ungefähr 40 Jahre alt, Brillenträger und auf dem Kopf hat er immer so ein komisches Ding, wissen Sie, wie sie die Fallschirmjäger in der französischen Armee haben. In meiner Jugend, als der Rundfunk aufkam, sagten wir immer Radiomütze dazu, weil oben in der Mitte so ein Ding absteht, das wir Antenne genannt haben. Hübsch, nicht wahr? Reizend. Und anstatt der Krawatte trägt Mr. Brett einen Schal um den Hals, wie? Ja. Kennen Sie ihn denn? Hat er vielleicht auch einen Bart? Bart? Nein, Bart hat er keinen. Wieso? Das hätte das Bild abgerundet. Ich tippe auf Existenzialist. Ist das was Unanständiges, Sir? Nicht unbedingt. Seit wann wohnt Mr. Brett bei Ihnen? Seit ungefähr 2,5 Jahren. Bekommt er oft Besuch? Nein, bis auf das Fräulein. Welches Fräulein? Ja, seine Braut. Vielleicht malt er sie auch. Ein hübsches Mädchen. Gute Beine. Sehr gute Beine. Hören Sie, Sie sind fast 70. Ich möchte mal wissen, was Sie in Ihrer Jugend alles getrieben haben, wenn Sie jetzt noch den Mädchen nach den Beinen sehen. Ja, das war noch Zeiten, Mister. Ist Ihnen der Name Jenkins bekannt? Was will ich meinen? Sehen Sie mal an. Klar, da stand doch was in der Zeitung. Diesen Jenkins haben Sie umgelegt, nicht wahr? Glauben Sie vielleicht, dass Mr. Brett etwas damit zu tun hat? Wir glauben gar nichts. Entschuldigen Sie bitte. Wollten Sie sonst noch was wissen? Danke. Wir kommen wieder. Ach, Moment mal, Sir. Da fällt mir ein, dass vor ein paar Tagen jemand nach Mr. Brett gefragt hat. Ein Mann, den ich nie zuvor gesehen habe. Er wollte ihn sprechen. Und weil Mr. Brett nicht da war, da fragte er, ob ich wüsste, wann er wieder zu Hause sein würde. Können Sie uns den Mann beschreiben? Ja, es war so ein Riese, er hatte nur ein Bein. Ach. Ja, wahrscheinlich ein Kriegsinvalide. Warum erstaunt Sie denn das so? Unser alter Freund Stuart, Chef. Aha. Also wie er heißt, weiß ich nicht. Er hat mir seinen Namen nicht gesagt. Kommen Sie, Holloway. Tag, Mr. Stewart. Verdammt nochmal, schon wieder Sie. Haben Sie eigentlich nichts Besseres zu tun, als mir nachzuspionieren? Im Moment nicht. Also, was wollen Sie? Wir möchten Ihnen nur eine Frage stellen, Mr. Stewart. Heraus damit. Kennen Sie einen Mann namens Brett? Harry Brett. Er ist Maler und wohnt drüben in Chelsea, Kings Road 55. Brett? Nein, kenne ich nicht. Dürfen wir Sie bitten, der Gartenarbeit für einige Zeit zu entsagen und mit uns zum Jahr zu kommen? Was soll das heißen? Pflichtgemäß machen wir Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie von jetzt an sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Hören Sie, Mr. Nutting, wenn Sie die blödsinnige Idee noch immer nicht aufgegeben haben, ich könnte mit Mr. Jenkins tot zu tun haben, dann will ich Ihnen jetzt mal was sagen. Schön, Stuart. Darauf warten wir ja schon die ganze Zeit. Ich verdanke Mr. Jenkins mein Leben. So? Ja. Er war es nämlich, der mich bei der Invasion 44 aus der Feuerlinie trug, nachdem mir die Deutschen mein Bein durchsiebt hatten. Begreifen Sie, was das heißt? Natürlich. Sehr gut, Mr. Stewart. Und nach dem Krieg, als ich ganz unten war, weil man vom Ruhmzug Großbritanniens Helden zu zählen nicht leben kann, da hat er mir geholfen. Er sprach für mich bei den Leuten in seiner Nachbarschaft. Und so bekam ich den Job, die Heizung und die Gärten zu betreuen. Wenn ich heute mein Auskommen habe, dann verdanke ich das einzig und allein Mr. Jenkins. Und ausgerechnet ich. Ich soll ihn ermordet haben. Wer das denkt, der hat anstatt des Gehirns einen Gemüseauflauf im Kopf. Verstanden. Das war sehr eindrucksvoll, Mr. Stewart. Ändert aber nichts daran, dass es eine Lüge ist, wenn Sie behaupten, Harry Brett nicht zu kennen. In 20 Minuten wird hier ein Mann auftauchen, mit dem Sie gesprochen haben, als Sie Brett vor ein paar Tagen aufsuchen wollten. Der Hausmeister, Stewart. Erinnern Sie sich? Ich sage kein Wort mehr. Mr. Stewart, was haben Sie da für eine Verletzung am Arm? Vorhin im Pattersons Garten habe ich den Verband gesehen, als Sie das Jackett ausgezogen und die Hemdärmel hochgekrempelt hatten. Haben Sie sich geschnitten, oder was? Ach, gerissen am Stacheldraht. Waren Sie damit beim Arzt? Wegen so einer Lappalie. Warum sagen Sie uns eigentlich nicht die Wahrheit? Ich meine, was Harry Brett betrifft. Na, ich kenne ihn ja gar nicht. Das ist die Wahrheit. Wo waren Sie in der Nacht zum 17. April? Hause. Haben Sie einen Zeugen dafür? Zeugen? Wenn ich im Bett liege und schlafe, wie kann ich denn da einen Zeugen haben? Mit anderen Worten, Sie haben kein Alibi. Inspektor, Sie übersehen, dass Dr. Melden gesagt hat, Jenkins habe mehr als 48 Stunden im Wasser gelegen. Wir sind uns also über die Tatzeit noch im Unklaren und Mr. Stewart hat ein Alibi für die Nacht des 17. gar nicht nötig. Naja. Noch eine Frage. Kennen Sie Miss Margaret Bellaby? Margaret Bellaby? Ja. Wer soll das sein? Mr. Jenkins. Freundin. Seit Mr. Jenkins gestorben ist, habe ich in seinem Haus nie ein weibliches Wesen gesehen. Außer Mrs. Kent. Aber ob Sie die als weibliches Wesen bezeichnen wollen? Bestimmt nicht in dem Zusammenhang, wie ich es gemeint habe. Ja? Mr. Hamilton, der Hausmeister von Kings Road 55. Soll reinkommen. Okay. Die Identifizierung ist zwar nur eine Formsache, aber der Staatsanwalt legt nun einmal Wert darauf, dass wir streng nach den Vorschriften verfahren. Ja? Ich sehe mal nach. Guten Tag, Sonntag. Na, schön, dass Sie kommen, Mr. Hamilton. Nehmen Sie Platz. Sagen Sie uns bitte, ob Sie diesen Mann kennen. Klar, das ist doch der, der vor ein paar Tagen nach Mr. Britt gefragt hat. Ist doch Quatsch. Sie müssen sich irren. Irren? Wer Sie einmal gesehen hat, Mister, vergisst Sie nicht so schnell wieder. Verdammt nochmal! Wir danken Ihnen, Mr. Hamilton. Sie können wieder gehen. Wir brauchen Sie nicht mehr. Gehen Sie nach Hause. Das war alles? Ja. Und Sie auch, Mr. Stewart? Was sagen Sie? Ja, Sie können auch nach Hause gehen. Chef. Schon gut, Holloway. Auf Wiedersehen, Mr. Stewart. Auf Wiedersehen. Aber Chef, wieso lassen Sie ihn gehen? Was sollen wir denn mit ihm anfangen? Glauben Sie, es nützt uns etwas, wenn er in einer Gefängniszelle wie ein Löwe im Käfig auf- und abmarschiert? Und wenn wir ihn laufen lassen? Dann wird er früher oder später noch einen Fehler begehen. Genau wie vor einigen Tagen, als er zu Brett nach Chelsea fuhr. Vergessen Sie nicht, dass ihm jetzt die Angst im Nacken sitzt. Dem sitzt nur eines im Nacken, seine Frechheit. Regen Sie sich nicht auf, Oliver Stewart ist nur ein kleiner Fisch. Es kommt darauf an, dass wir den Großen an die Angel kriegen. Und wer wäre das? Zunächst kann man ihn nur als den berühmten großen Unbekannten bezeichnen. Aber ich bin sicher, er wird es nicht für immer bleiben. Dr. Stanley King, Sie sind Notar, nicht wahr? Ja. Es handelt sich um Harold Jenkins. Jenkins? Ist das nicht der Mann, der ermordet wurde? Ja. Ich nehme an, er gehört zu Ihren Klienten. Da müssen Sie sich irren. Ich kenne ihn nicht. Wie kommen Sie darauf? Weil wir in seinem Hause einen an Sie gerichteten Brief fanden. So. Wo ist das Schreiben? Hier. Aber Sir, es ist ja geöffnet. Verzeihen Sie, Dr. King, aber der Stand unserer Ermittlungen ermächtigte mich, den Brief zu öffnen. Worum es mir geht, ist die Frage, ob dieses Testament rechtsgültig ist. Ja, zweifellos. Da es handschriftlich ausgefertigt wurde und wenn die Unterschrift als echt identifiziert werden kann, ist es ein vollgültiges Dokument. Eine notarielle Beglaubigung ist also nicht nötig. Nur wenn es bei mir zur Niederschrift diktiert worden wäre. Bei handschriftlichen Testamenten bedarf es lediglich der Kenntnisnahme des Nachlassgerichts. Aha. Warum hat Mr. Jenkins es dann wohl in seinem Geheimsafe aufbewahrt? Sodass die Wahrscheinlichkeit bestand, man würde es nicht sogleich finden. Sie werden sich diese Frage selbst beantworten müssen, Sir. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. Was die Auffindung von letztwilligen Verfügungen betrifft, haben wir schon die merkwürdigsten Erfahrungen machen müssen. Was werden Sie jetzt, da sich das Testament in Ihren Händen befindet, tun, Dr. King? Ja, ich werde die junge Dame, die als Erbin eingesetzt wurde, zu mir bitten und ihr die erfreuliche Mitteilung machen, dass der Besitz Mr. Jenkins auf Sie übergegangen ist. Dann darf ich Sie bitten, damit noch einige Zeit zu warten. Miss Bellaby befindet sich im Augenblick im Gewahrsam von Scotland Yard. Es wird sich also nicht vermeiden lassen, dass sich die Angelegenheit noch etwas in die Länge zieht. Wird die Erbin denn verdächtigt, am Tode des Erblassers schuldig oder mitschuldig zu sein? Diese Formulierung trifft genau den Tatbestand. Aber das Dokument ist einwandfrei, Sir. Wahrscheinlich. Doch abgesehen von allen anderen Verdachtsmomenten, die gegen Miss Bellaby sprechen, finde ich den Zeitpunkt auffällig, an dem das Testament verfasst wurde. Lonken, den 10. April. Was ist daran auffällig? Dieses Datum. Am 10. April schrieb Harold Jenkins seine letztwillige Verfügung nieder und kaum eine Woche danach starb er eines gewaltsamen Todes. Finden Sie das nicht auffällig, Dr. King? Das war der zweite Teil unseres Kriminalhörspiels Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Sprachen Mr. Dickens, Hans-Jörg Felmy. Margot Bellaby, Anne Rottenberger. Holloway, Gerhard Becker. Sergeant Crocker, Jean Schmiede. Chefinspektor Nutting, Hans-Peter Thielen. McPherson, Bodo Primus. Hausmeister, Herbert Weisbach. Mr. Stewart, Alvin Joachim Meyer. Miss Flowers, Giselheid Hönsch. Dr. King, Ernst von Klippstein. Musik, Kurt Herrlinger. Die Regie hatte Hermann Pfeiffer.